ist es. Nathan, Gott sei ewig. Sei Dank. Doch warum endlich? Habe ich denn eher wiederkommen wollen und wiederkommen können? Babylon ist von Jerusalem gut 200 Meilen. Und Schulden einkassieren ist gewiss auch kein Geschäft, das merklich fördert. Oh, Nathan, wie elend. Elend hättet ihr indes hier werden können. Euer Haus... Das brannte, so habe ich schon vernommen. Und wäre leicht von Grund aus abgebrannt. Dann da ja hätten wir ein neues uns gebaut und ein bequemeres. Schon wahr. Doch Recha wäre bei einem Haare mit verbrannt. Verbrannt wer? Meine Recha? Und dann, so hätte ich keines Hauses mehr bedurft. Verbrannt bei einem Haare? Aber sie ist es wohl. Ist wirklich wohl verbrannt. Wenn sie es wäre, würdet ihr von mir es hören? Warum erschreckest du mich denn? Oh, Recha. Oh, meine Recha. Eure? Eure Recha? Wenn ich mich wieder je entwöhnen müsste, dies Kind mein Kind zu nennen. Nennt ihr alles, was ihr besitzt, mit ebenso viel Rechte das eure? Alles, was ich sonst besitze, hat Natur und Glück mir zugeteilt. Dies Eigentum allein dank ich der Tugend. Mein Gewissen... Da ja, lass vor allen Dingen dir erzählen... Mein Gewissen, sag ich... Was in Babylon für einen schönen Stoff ich dir gekauft. So reich und mit Geschmack so reich. Ich bringe für Recha selbst kaum einen Schönern mit. Wer zweifelt, Nathan, dass ihr nicht die Ehrlichkeit, die Großmut selber seid? Und doch... Doch bin ich nur ein Jude. Geld, das willst du sagen. Was ich sagen will, das wisst ihr besser. Wo aber ist sie denn? Wo bleibt sie? Recha! Noch zittert ihr der Schreck durch jede Nerve. Diesen Morgen lag sie lange mit verschlossenem Aug und war wie tot. Schnell fuhr sie auf und rief, horch! Horch, da kommen die Kamele meines Vaters. Horch, seine sanfte Stimme selbst. Und sieh, da kommt ihr wahrlich. Was Wunder, ihre ganze Seele war die Zeit her nur bei euch. Und ihm. Bei ihm? Bei welchem ihm? Bei ihm, der aus dem Feuer sie rettete. Wer war das? Wer? Wo ist er? Wer rettete mir meine Recha? Wer? Ein junger Tempelherr, den wenig Tage zuvor man hier gefangen eingebracht und Saladin begnadigt hatte. Wie? Ein Tempelherr, dem Sultan Saladin das Leben ließ? Durch ein geringeres Wunder war Recha nicht zu retten? Gott, wo ist er da ja, dieser edle Mann? Wo ist er? Führe mich zu seinen Füßen. Ihr gabt ihm doch vors Erste, was an Schätzen ich euch gelassen hatte. Wie konnten wir? Nicht? Nicht? Er kam und niemand weiß woher. Er ging und niemand weiß wohin. Nur von seinem Ohr geleitet, drang mit vorgespreiztem Mantel er kühn durch Flamm und Rauch der Stimme nach, die uns um Hilfe rief. Schon hielten wir ihn für verloren, als aus Rauch und Flamme mit eins er vor uns stand, im starken Arm empor sie tragend. Kalt und ungerührt, vom Jauchzen unseres Danks, setzt seine Beute er nieder, drängt sich unters Volk und ist verschwunden. Nicht auf immer, will ich hoffen. Nachher... Die ersten Tage sahen wir ihn unter Palmen auf- und niederwandeln, die dort des auferstandenen Grab umschatten. Ich nahte mich ihm mit Entzücken, dankte, erhob, entbot, beschwor, nur einmal noch die fromme Kreatur zu sehen, die nicht ruhen könne, bis sie ihren Dank zu seinen Füßen ausgeweinet. Nun? Umsonst. Er war zu unserer Bitte taub. Ihr staunt? Ihr sinnt? Ich überdenke mir, was das auf einen Geist wie Rechas wohl für Eindruck machen muss, sich so verschmäht von dem zu finden, den man hochzuschätzen sich so gezwungen fühlt. Da müssen Herz und Kopf sich lange zanken, ob Menschenhass, ob Schwermut siegen soll. Geh, wackere Daya, geh, sieh, was sie macht, sieh, ob ich Recha sprechen kann. Da kommt sie selbst. So seid ihr es doch ganz und gar, mein Vater. Ich glaubt, ihr hättet eure Stimme nur vorausgeschickt. Wo bleibt ihr? Ihr atmet Wand an Wand mit mir und eilt nicht, eure Recha zu umarmen? Die arme Recha, die indes verbrannte, fast verbrannte, fast nur, schaudert nicht. Es ist ein garstiger Tod, verbrennen. Mein Kind, mein liebes Kind. Ihr musstet über den Euphrat, Tigris, Jordan, über wer weiß was für Wasser all. Wie oft habe ich um euch gezittert, ehe das Feuer mir so nahe kam. Denn seit das Feuer mir so nahe kam, dünkt mich im Wasser sterben Labsal, Rettung. Doch ihr seid ja nicht ertrunken. Ich bin ja nicht verbrannt. Wie wollen wir uns freuen und Gott loben? Er trug euch und den Nachen auf Flügeln seiner unsichtbaren Engel die ungetreuen Ströme hinüber. Er winkte meinem Engel, dass er sichtbar auf seinem weißen Fittiche mich durch das Feuer trügt. Weißem Fittiche? Ja, ja, der weiße, vorgespreizte Mantel des Tempelherrn. Ich habe einen Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und meinen Engel... Rächer wäre es wert. Doch hätt auch nur ein Mensch dir diesen Dienst erzeigt. Er müsste für dich ein Engel sein. Er müsst und würde. Nicht so ein Engel. Nein, ein wirklicher. Es war gewiss ein wirklicher. Habt ihr selbst, die Möglichkeit, dass Engel sind, dass Gott zum Besten derer, die ihn lieben, auch Wunder könne tun, mich nicht gelehrt? Ich liebe ihn ja. Und er liebt dich und tut für dich und deinesgleichen stündlich Wunder. Ja, hat sie schon von aller Ewigkeit für euch getan. Das höre ich gern. Wie? Weil es ganz natürlich, ganz alltäglich klänge, wenn dich ein eigentlicher Tempelherr gerettet hätte. Soll es darum weniger ein Wunder sein? Der Wunder höchstes ist, dass uns die wahren, echten Wunder so alltäglich werden können, werden sollen. Meine Rächer wäre es Wunders nicht genug, dass sie ein Mensch gerettet, welchen selbst kein kleines Wunder erst hat retten müssen? Denn wer hat schon gehört, dass Saladin je eines Tempelherrn verschont? Darum eben war das kein Tempelherr. Er schien es nur. Kommt kein gefangener Tempelherr, je anders als zum gewissen Tode nach Jerusalem, wie hätte mich des Nachts freiwillig denn einer retten können? Sieh, wie sinnreich. Jetzt, da ja, nimm das Wort. Ich habe es ja von dir, dass er gefangen hergeschickt ist worden. Ohne Zweifel weißt du mehr. Nun ja, so sagt man freilich. Doch man sagt zugleich, dass Saladin den Tempelherrn begnadigt, weil er seiner Brüder, einem, den er besonders lieb gehabt, so ähnlich sehe. Doch da ist viele 20 Jahre her, dass dieser Bruder nicht mehr lebt. Er hieß, ich weiß nicht wie, er blieb, ich weiß nicht wo. So klingt das ja so gar unglaublich, dass an der ganzen Sache wohl nichts ist. Endlich, als er gar verschwand. Verschwand? Wie denn verschwand? Sich unter Palmen nicht ferner sehen ließ. Wie? Oder habt ihr wirklich schon ihn weiter aufgesucht? Das nun wohl nicht. Nicht, da ja? Nicht? Wenn dieser Engel nun krank geworden... Krank? Er wird doch nicht. Er ist ein Franke, dieses Klimas ungewohnt, ist jung, der harten Arbeit, des Hungerns, Wachens, ungewohnt. Krank? Nun liegt er da. Hat weder Freund noch Geld, sich Freunde zu besolgen. Ach, mein Vater! Rächer. Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche. Er lebt, kommt zu dir, ist auch wohl nicht krank. Ach, mein Vater, lasst eure Rächer doch nie wiederum allein. Nicht wahr? Er kann auch wohl verreist nur sein. Allerdings... Ich sehe, dort mustert mit neugierigem Blick ein Muselmann mir die beladenen Kamele. Kennt ihr ihn? Euer Derwisch. Wer? Euer Derwisch, euer Schachgesell. Al-Hafi? Das Al-Hafi? Jetzt des Sultans Schatzmeister. Wie? Al-Hafi? Träumst du wieder? Er ist's, wahrhaftig, er ist's. Kommt auf uns zu, hinein mit euch, geschwind. Was werde ich hören? Reißt nur die Augen auf, so weit ihr könnt. Bist du's? Bist du's nicht? In dieser Pracht ein Derwisch? Nun, warum denn nicht? Lässt sich aus einem Derwisch denn nichts, gar nichts machen? Ei, wohl genug. Ich dachte mir nur immer, der Derwisch, so der rechte Derwisch, woll aus sich nichts machen lassen. Beim Propheten, dass ich kein Rechter bin, mag auch wohl wahr sein. Zwar, wenn man muss. Muss, Derwisch? Derwisch muss? Kein Mensch muss müssen. Und ein Derwisch müsste, was müsste er denn?

Laienbruder nur, zu dienen. Ja, guter Bruder, wer nur selbst was hätte. Bei Gott, ich habe nichts. Und doch recht warmen Dank. Gott geb euch tausendfach, was ihr gern geben wolltet, denn der Wille und nicht die Gabe macht den Geber. Auch ward ich dem Herrn Almosens wegen gar nicht nachgeschickt. Doch aber nachgeschickt. Ja, aus dem Kloster. Wo ich eben jetzt ein kleines Pilgermahl zu finden hoffte. Die Tische waren schon besetzt. Komm aber der Herr nur wieder mit zurück. Wozu? Ich habe Fleisch wohl lange nicht gegessen. Allein was tut's? Die Datteln sind ja reif. Nehm sich der Herr in Acht mit dieser Frucht. Zu viel genossen taugt sie nicht, verstopft die Milz, macht melancholisches Geblüt. Wenn ich nun melancholisch gern mich fühlte. Doch dieser Warnung wegen wurdet ihr mir doch nicht nachgeschickt. Oh nein, ich soll mich nur nach euch erkunden, auf den Zahn euch fühlen. Und das sagt ihr mir so selbst? Warum nicht? Hat das Kloster euresgleichen mehr? Weiß nicht. Ich muss gehorchen, lieber Herr. Und da gehorcht ihr denn auch ohne viel zu klügeln. Wer sonst gehorchen, lieber Herr? Dass noch die Einfalt immer recht behält. Ihr dürft mir doch auch wohl vertrauen, wer mich gern genauer kennen möchte. Dass ihr selbst nicht seid, will ich wohl schwören. Ziemte mir's und frommte mir. Wem ziemt und frommt es denn, dass er so neubegierig ist? Wem denn? Dem Patriarchen muss ich glauben, denn der sandte mich euch nach. Der Patriarch? Nun, Bruder, ich bin ein Tempelherr und ein Gefangener. Selbst 20. gefangen und allein vom Saladin begnadiget. So weiß der Patriarch, was er zu wissen braucht. Er wüsste aber gern, warum der Herr von Saladin begnadigt worden. Er ganz allein. Weiß ich das selber? Schon den Hals entblößt, kniet ich auf meinem Mantel, den Streich erwartend, als mich Schärfer Saladin ins Auge fasst und winkt. Man hebt mich auf, ich bin entfesselt, will ihm danken. Seh sein Auge in Tränen, stumm ist er, bin ich, er geht, ich bleibe. Wie nun das zusammenhängt, enträtsle sich der Patriarche selbst. Er schließt daraus, dass Gott zu großen, großen Dingen euch missaufbehalten haben. Ja, zu großen. Ein Judenmädchen aus dem Feuer zu retten, auf Sinai neugierige Pilger zu geleiten und dergleichen mehr. Wird schon noch kommen, ist inzwischen auch nicht übel. Vielleicht hat selbst der Patriarch bereits weit wichtigere Geschäfte für den Herrn. So, meint ihr, Bruder? Hat er gar euch schon was merken lassen? Ah, jawohl. Ich soll den Herrn nur erst ergründen, ob er so der Mann wohl ist. Nun ja, ergründet nur. Ich will doch sehen, wie der ergründet. Nun? Das Kürzeste wird wohl sein, dass ich dem Herrn ganz geradezu des Patriarchen Wunsch eröffne. Wohl. Er hätte durch den Herrn ein Briefchen gern bestellt. Durch mich? Ich bin kein Bote. Das wäre das Geschäft, das weit glorreicher sei als Judenmädchen dem Feuer entreißen? Muss doch wohl, denn, sagt der Patriarch, an diesem Briefchen sei der ganzen Christenheit sehr viel gelegen. Dies Briefchen wohlbestellt zu haben, sagt der Patriarch, wird einst im Himmel Gott mit einer ganz besonderen Krone lohnen. Und dieser Krone, sagt der Patriarch, sei niemand würdiger als der Herr. Als ich? Denn diese Krone zu verdienen, sagt der Patriarch, sei schwerlich jemand auch geschickter als der Herr. Als ich? Er sei hier frei, könn überall sich hier besehen, verstehe, wie eine Stadt zu stürmen und zu schirmen, könne, sagt der Patriarch, die Stärke und Schwäche der von Saladin neu aufgeführten inneren zweiten Mauer am besten schätzen, sie am deutlichsten den Streitern Gottes, sagt der Patriarch, beschreiben. Welch ein Patriarch! Der liebe tapfere Mann will mich zu keinem gemeinen Boten, will mich zum Spion. Sagt eurem Patriarchen, guter Bruder, so viel ihr mich ergründen können, wir Kundschafterei zu treiben, meine Sache nicht. Dachte ich's doch. Will's auch dem Herrn nicht eben sehr verübeln. Zwar kommt das Beste noch. Der Patriarch hier nächst hat ausgegattert, wie die Feste sich nennt und wo auf Libanon sie liegt, in der die ungeheuren Summen stecken, mit welchen Saladins vorsichtiger Vater das Heer besoldet und die Zurüstung des Kriegs bestreitet. Saladin verfügt von Zeit zu Zeit auf abgelegenen Wegen nach dieser Feste sich, nur kaum begleitet. Ihr merkt doch. Nimmermehr. Was wäre da wohl leichter, als des Saladins sich zu bemächtigen, den Garaus ihm zu machen? Ihr schaudert, oh, es haben schon ein paar gottfürchtige Baroniten sich erboten, wenn nur ein wackerer Mann sie führen wollte. Und der Patriarch hätte auch zu diesem wackern Manne mich ersehen? Habt ihr nicht gehört, was für Verbindlichkeit dem Saladin ich habe? Wohl hab ich's gehört. Und doch? Ja, meint der Patriarch, das wäre schon ganz gut. Gott aber und der Orden... Gebieten mir kein Bubenstück. Gewiss nicht. Nur, meint der Patriarch, sei Bubenstück vor Menschen, nicht auch Bubenstück vor Gott. Ich wär dem Saladin mein Leben schuldig und raub ihm seines. Pfui, pfui. Zwar, meint der Patriarch, des Dankes sei man quitt vor Gott und Menschen quitt, wenn uns der Dienst um unsretwillen nicht geschehen. Und da verlauten wolle, meint der Patriarch, dass euch nur darum Saladin begnadet, weil ihm in eurer Mien, in eurem Wesen, so was von seinem Bruder eingeleuchtet. Auch dieses weiß der Patriarch? Und doch? Geht, Bruder, erregt mir meine Galle nicht, geht, geht! Ich geh und geh vergnügter, als ich kam. Verzeihe mir der Herr, wir Klosterleute sind schuldig, unseren Obern zu gehorchen. Der Klosterbruder, wie mich dünkt, ließ in der besten Laune ihn nicht. Nun, vortrefflich. Lügt das Sprichwort wohl, dass Mönch und Weib und Weib und Mönch des Teufels beide Krallen sind? Er wirft mich heute aus einer in die andere. Was seh ich, edler Ritter, euch? Gott dank! Gott tausend Dank! Wo habt ihr denn die ganze Zeit gesteckt? Ihr seid doch wohl nicht krank gewesen. Nein. Gesund doch. Ja. Wir waren euretwegen wahrlich ganz bekümmert. So. Ihr wart gewiss verreist. Erraten. Und kamt heute erst wieder. Gestern. Auch Rechers Vater ist heute angekommen. Und nun darf Recher doch wohl hoffen. Was? Warum sie euch so öfters bitten lassen? Ihr Vater ladet euch nun selber bald aufs Dringlichste. Er kommt von Babylon mit 20 hochbeladenen Kamelen. Kaufe nichts. Sein Volk verehret ihn als seinen Fürsten. Doch dass es ihn den weisen Nathan nennt und nicht vielmehr den Reichen, hat mich oft gewundert. Seinem Volk ist reich und weise vielleicht das Nämliche. Vor allem aber hätt's ihn den Guten nennen müssen. Denn hätt ich, wenn er so gut nicht wär, es mir so lange bei ihm gefallen lassen... Meint ihr etwa, ich fühle meinen Wert als Christin nicht? Auch mir ward's vor der Wiege nicht gesungen, dass ich nur darum meinen Ehegemahl nach Palästina folgen würd, um da ein Judenmädchen zu erziehen. Es war mein lieber Ehegemahl ein edler Knecht in Kaiser Friedrichs Heere. Von Geburt ein Schweizer, dem die Ehre und Gnade ward, mit seiner kaiserlichen Majestät in einem Flusse zu ersaufen. Weib, wie viel Mal habt ihr mir das schon erzählt? Hört ihr denn gar nicht auf, mich zu verfolgen? Verfolgen, lieber Gott. Ja, ja, verfolgen. Ich will nun einmal euch nicht weiter sehen, will von euch an eine Tat nicht fort und fort erinnert sein, bei der ich nichts gedacht. Zwar möchte ich sie nicht gern bereuen, aber seht, ereignet so ein Fall sich wieder. Ihr seid schuld, wenn ich so rasch nicht handle, wenn ich mich vorher erkund und brennen lasse, was brennt. Bewahre Gott. Von heute an tut mir den Gefallen und kennt mich weiter nicht. Auch lasst den Vater mir vom Halse. Jud ist Jude, ich bin ein plumper Schwad. Des Mädchens Bild ist längst aus meiner Seele. Wenn es je da war. Doch eures ist aus ihrer nicht. Was soll's nun aber da, was soll's? Wer weiß. Die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen. Doch selten etwas Besseres. Wartet doch! Was eilt ihr? Weib, macht mir die Palmen nicht verhasst, worunter ich so gern sonst wandle. So geh, du deutscher Bär. So geh. Und doch muss ich die Spur des Tieres nicht verlieren. Du hast gewonnen, Sitta. Und Al-Hawi zahlt. Man lass ihn rufen. Gleich. Du hattest Sitta nicht so unrecht. Ich war nicht so ganz beim Spiele. War zerstreut. Ach, Saladin, wann werden wir so fleißig wieder spielen? Ach, weil es wieder losgeht, meinst du? Max, ich habe nicht zuerst gezogen. Ich hätte gern den Stillstand aufs Neue verlängert. Hätte meiner Sitta gern einen guten Mann zugleich verschafft. Hab ich des schönen Traums nicht gleich gelacht? Du kennst die Christen nicht, willst sie nicht kennen. Ihr Stolz ist Christen sein, nicht Menschen. Denn selbst das, was noch von ihrem Stifter her mit Menschlichkeit den Aberglauben würzt, das lieben sie, nicht weil es menschlich ist, weil's Christus lehrt, weil's Christus hat getan. Wohl ihnen, dass er ein so guter Mensch noch war. Doch seine Tugend nicht, sein Name soll überall verbreitet werden. Um den Namen ist ihnen nur zu tun. Und gleichwohl irrst du dich. Die Tempelherren, die Christen nicht sind schuld, sind nicht als Christen, sind als Tempelherren schuld. Sie haben des Waffenstillestandes Ablauf kaum erwarten können. Lustig, nur so weiter. Wäre alles sonst nur, wie es müsste. Was könnte sonst dich aus der Fassung bringen? Was von je mich immer aus der Fassung hat gebracht. Das leidige, verwünschte Geld. Gut, Harvey, dass du kommst. Die Gelder aus Ägypten sind vermutlich angelangt, wenn's nur fein viel ist. Hast du Nachricht? Ich? Ich nicht. Ich denke, dass ich hier sie in Empfang soll nehmen. Zahl an Sitta 1000 Dinare. Zahl anstatt Empfang? Oh, schön. An Sitta. Wiederum an Sitta? Und verloren. Wiederum im Schach verloren. Da steht es noch, das Spiel. Du gönnst mir doch mein Glück. So sage doch, dass ich mein Geld bekommen kann. Nun ja, ihr sollt's bekommen, wie ihr es stets bekommen. Wie bist du toll? Das Spiel ist ja nicht aus. Ihr habt ja nicht verloren, Saladin. Doch, doch, bezahl, bezahl. Bezahl, bezahl, da steht ja eure Königin. Gilt nicht, gehört nicht mehr ins Spiel. So mach und sag, dass ich das Geld mir nur kann holen lassen. Versteht sich, so wie immer. Wenn auch schon, wenn auch die Königin nichts gilt. Ihr seid doch darum noch nicht matt. Ich bin es, will es sein. Ja, so. So wie gewonnen, so bezahlt. Was sagt er? Was? Nein, ich spiele länger diese Mummerei nicht mit. Er muss es doch einmal erfahren. Wer und was? Nun, erfahre ich nichts? Al-Hafi, nun befehl ich... Lass eine Kleinigkeit, mein Bruder, dir nicht näher treten, als sie würdig ist. Du weißt, ich habe zu verschiedenen Malen dieselbe Summe im Schach von dir gewonnen. Und weil ich jetzt das Geld nicht nötig habe, weil jetzt in Hafis Kasse doch das Geld nicht eben allzu häufig ist... So sind die Posten stehen geblieben, aber sorgt nur nicht. Ich will sie weder dir, mein Bruder, noch Hafi, noch der Kasse schenken. Ja, wenn es das nur wäre, das. Seit aus Ägypten wir das Geld erwarten, hat sie nicht nur nichts bekommen. Auch mit vorgeschossen, nicht? Den ganzen Hof erhalten, euren Aufwand ganz allein bestritten. Ach, das ist meine Schwester. Wer hatte dies zu können, mich so reich gemacht als du, mein Bruder? Wird schon auch so bettelarm sie wieder machen, als er selber ist. Ich arm? Der Bruder arm? Wann habe ich mehr? Wann weniger gehabt? Ein Kleid, ein Schwert, ein Pferd und einen Gott. Was brauch ich mehr? Und doch, Al-Hafi, könnte ich mit dir schelten. Konntest du vorerst bei niemand anderem borgen als bei Sitta. Würde ich dieses Vorrecht, Bruder, mir haben nehmen lassen? Mir von ihm? Auch noch bestehe ich drauf. Noch bin ich auf dem Trocknen völlig nicht. Das fehlt dir noch. Geh gleich, mach anstatt, Harvey. Nimm auf, bei wem du kannst. Geh zu den Geizigsten. Die werden mir am liebsten leihen, denn sie wissen wohl, wie gut ihr Geld in meinen Händen wuchert. Ich kenne deren keine. Eben fällt mir ein, gehört zu haben, Harvey, dass dein Freund zurückgekommen ist. Freund? Mein Freund? Wer wäre denn das? Dein hochgepriesener Jude. Gepriesener Jude? Hoch von mir? Dem sein Gott von allen Gütern dieser Welt das Kleinste und Größte so in vollem Maß erteilet habe? Sag dich so. Was meint ich denn damit? Das Kleinste Reichtum und das Größte Weisheit. Wie, von einem Juden? Von einem Juden hätte ich das gesagt? Das hättest du von deinem Nathan nicht gesagt. Ja so, von dem, vom Nathan, fiel mir der doch gar nicht bei. Wahrhaftig, der ist endlich wieder heimgekommen. Ei, Ganz recht, den nennt das Volk einmal den Weisen. Den Reichen auch. Den Reichen nennt es ihn jetzt mehr als je. Die ganze Stadt erschallt, was er für Kostbarkeiten, was für Schätze er mitgebracht. Nun ist der Reiche wieder, so wird's wohl auch der Weise wieder sein. Was meinst du, Hafi, wenn du diesen angingst? Und was bei ihm? Doch wohl nicht Borgen. Ja, da kennt ihr ihn. Er Borgen. Seine Weisheit ist eben, dass er niemand borgt. Du hast mir sonst doch ganz ein ander Bild von ihm gemacht. Zur Not wird er euch Waren borgen. Geld aber, Geld, Geld nimmermehr. Auf den nur rechnet nicht. Den Armen gibt er zwar und gibt vielleicht trotz Saladin, wenn schon nicht ganz so viel, doch ganz so gern und ganz so Sonderansehen. Jud und Christ und Muselmann und Parsi, alles ist ihm eins. Und so ein Mann... Wie kommt es denn, dass ich von diesem Manne nie gehöre? Der sollte Saladin nicht borgen. Nicht dem Saladin, der nur für andere braucht, nicht sich. Da seht nun gleich den Juden wieder, den ganz gemeinen Juden. Glaubt mir's doch, er ist aufs Geben euch so eifersüchtig, so neidisch. Jeden Lohn von Gott, der in der Welt gesagt wird, zög er lieber ganz allein. Nur darum eben leiht er keinem, damit er stets zu geben habe. Weil die mild ihm vom Gesetz gebotene Gefälligkeit ihm aber nicht geboten, macht die mild ihn zu dem ungefälligsten Gesellen auf der Welt. Zwar bin ich seit geraumer Zeit ein wenig über den Fuß mit ihm gespannt, doch denkt nur nicht, dass ich ihm darum nicht Gerechtigkeit erzeige. Er ist zu allem gut, bloß dazu nicht. Ich will auch gleich nur gehen an andere Türen klopfen. Da besinne ich mich soeben eines Mohren, der reich und geizig ist. Ich geh. Was eilst du? Hafi! Lass ihn. Eilt er doch, als ob er mir nur gern entkäme. Was heißt das? Hat er wirklich sich in ihm betrogen oder möchte er uns nur gern betrügen? Wie, das fragst du mich? Ich höre ja von eurem Juden, eurem Nathan, heute zum ersten Mal. Ist's möglich, dass der Mann dir so verborgen blieb? Sein Saumtier treibt auf allen Straßen, zieht durch alle Wüsten. Seine Schiffe liegen in allen Häfen. Das hat mir wohl Al-Hafi selbst gesagt und voll Entzücken hinzugefügt, wie groß, wie edel dieser sein Freund anwende, was so klug und emsig er zu erwerben für zu klein nicht achte. Hinzugefügt, wie frei von Vorurteilen sein Geist, sein Herz wie offen jeder Tugend, wie eingestimmt mit jeder Schönheit sei. Jetzt sprach Hafi doch so ungewiss, so kalt von ihm. Kalt nun wohl nicht, verlegen, als halt das für gefährlich, ihn zu loben. Sei dem, wie ihm wolle. Ist er nur reich, genug für uns. Du willst ihm aber doch das Seine mit Gewalt nicht nehmen, Schwester. Ja, was heißt bei dir Gewalt? Mit Feuer und Schwert? Nein, nein. Was braucht es mit den Schwachen für Gewalt als ihre Schwäche? Es reift indes bei mir vielleicht ein Anschlag, den ich auf diesen Nathan habe. Komm! Fast scheue ich mich des Sonderlings. Fast macht mich seine raue Tugend stutzen. Dass ein Mensch doch einen Menschen so verlegen soll machen können. Er kommt. Bei Gott, ein Jüngling wie ein Mann. Ich mag ihn wohl, den guten, trotzigen Blick. Die Schale kann nur bitter sein. Der Kern ist sicher nicht. Verzeihet, edler Franke. Was? Erlaubt... Was, Jude, was? Dass ich mich unterstehe, euch anzureden. Kann ich's wehren? Doch nur kurz. Verzeiht. Und eilet nicht so stolz, nicht so verächtlich einem Mann vorüber, den ihr auf ewig euch verbunden habt. Wie das? Ah, fast errate ich's. Nicht ihr seid... Ich heiße Nathan, bin des Mädchens Vater, das eure Großmutter aus dem Feuer gerettet, und komme... Wenn zu danken, spart's. Ich hab um diese Kleinigkeit des Dankes schon zu viel erdulden müssen. Vollends ihr seid mir gar nichts schuldig. Es ist der Tempelherrin Pflicht, dem ersten Besten beizuspringen, dessen Not sie sehen. Mein Leben war mir ohnedem in diesem Augenblick lästig. Gern, sehr gern ergriff ich die Gelegenheit, es für ein anderes Leben in die Schanze zu schlagen. Für ein anderes, wenn's auch bloß das Leben einer Jüdin wäre. Groß. Groß und abscheulich.

Und dennoch muss er einmal wenigstens sich meiner noch erinnern, um mein Schicksal ganz zu entscheiden. Umso mehr will ich nicht säumen. Es fällt vielleicht ein Wort, das mir auf euch zu kommen Anlass gibt. Erlaubt, verzeiht, ich eile. Wann aber sehen wir euch bei uns? Sobald ich darf. Sobald ihr wollt. Noch heute. Und euer Name, muss ich bitten? Mein Name ist Kurt von Staufen. Kurt. Von Staufen? Staufen? Staufen. Warum fällt euch das so auf? Von Staufen. Des Geschlechts sind wohl schon mehrere. Oh ja, hier waren des Geschlechts schon mehrere. Mein Oheim selbst. Mein Vater, will ich sagen. Doch warum schärft sich euer Blick auf mich mehr und mehr? Oh, nichts. Oh, nichts. Wie kann ich euch zu sehen ermüden? Drum verlasse ich euch zuerst. Der Blick des Forschers fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte. Lasst die Zeit allmählich und nicht die Neugier unsere Kundschaft machen. Der Forscher fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte. Ist es doch, als ob in meiner Seele erlese. Nicht allein Wolfs Wuchs, Wolfs Gang, auch seine Stimme von Staufen. Ganz recht, ganz recht. Villeneck und Staufen. Ich will das bald genauer wissen. Bald. Nur erst zum Saladin. Doch wie? Lauscht dort nicht da, ja? Was gilt's? Nun drückt's euch beiden schon das Herz, noch ganz was anders zu erfahren, als was Saladin mir will. Verdenkt ihr's ihr? Ihr fingt soeben an, vertraulicher mit ihm zu sprechen, als des Sultans Botschaft uns von dem Fenster scheuchte. Nun, so sag ihr nur, dass sie ihn jeden Augenblick erwarten darf. Gewiss. Gewiss. Ich kann mich doch auf dich verlassen, Daya. Sei auf deiner Hut, ich bitte dich. Verdirb mir nichts in meinem Plane. Dass ihr doch noch erst sowas erinnern könnt. Ich gehe. Ich glaube gar, da kommt vom Sultan ein zweiter Boot. Al-Hafi, euer Derwisch. Haha, zu euch wollte ich nun eben wieder. Ist denn so eilig? Was verlangt er denn von mir? Wer? Saladin, ich komme. Zu wem? Zum Saladin? Er schickt Saladin dich nicht? Mich? Nein. Hat er den schon geschickt? Ja, freilich hat er. Nun, so ist es richtig. Was? Was ist richtig? Das. Ich bin nicht schuld. Gott weiß, ich bin nicht schuld. Was habe ich nicht von euch gesagt? Gelogen, um es abzuwenden. Was abzuwenden? Was ist richtig? Dass nun ihr sein Schatzmeister geworden. Ich bedauere euch, doch mit Ansehen will ich's nicht. Ich gehe von Stund an. Besinn dich doch, Al-Hafi, besinn dich, dass ich noch von gar nichts weiß. Was plauderst du denn da? Ihr bringt sie doch gleich mit, die Beutel. Beutel? Nun, das Geld, das ihr dem Saladin vorschießen sollt. Und weiter ist es nichts. Ich sollte es wohl mit ansehen, wie er euch von Tag zu Tag aushöhlen wird bis auf die Zehen? Sollte es wohl mit ansehen, dass Verschwendung aus der weisen Milde sonst nie leeren Scheuern so lange borgt und borgt und borgt, bis auch die armen eingeborenen Mäuschen drin verhungern? Bildet ihr vielleicht euch ein, wer eures Gelds bedürftig sei, der werde doch eurem Rate wohl auch folgen. Ja, Rate folgen. Wann hat Saladin sich raten lassen? Denkt nur nach dann, was mir eben jetzt mit ihm begegnet. Nun? Da komm ich zu ihm, eben dass er Schach gespielt mit seiner Schwester. Sitta spielt nicht übel und das Spiel, das Saladin verloren glaubte, schon gegeben hatte, stand noch ganz so da. Ich sehe euch hin und sehe, dass das Spiel noch lange nicht verloren. Ei, das war für dich ein Fund. Er dürfte mit dem König an den Bauer nur rücken, auf ihr Schach. Wenn ich's euch gleich nur zeigen könnte. Oh, ich traue dir. Das alles will ich ihm nun weisen und ruf ihn, denkt. Er ist nicht deiner Meinung. Er hört mich gar nicht an und wirkt verächtlich das ganze Spiel in Klumpen. Ist das möglich? Und sagt, er wolle matt nun einmal sein. Er wolle. Heißt das spielen? Schwerlich wohl. Heißt mit dem Spiele spielen. Gleichwohl galt es keine taube Nuss. Geld hin, Geld her, das ist das Wenigste. Allein dich gar nicht anzuhören. Über einen Punkt von solcher Wichtigkeit, dich nicht einmal zu hören, deinen Adlerblick nicht zu bewundern, das schreit um Rache. Nicht? Ach was. Ich sage euch das nur so, damit ihr sehen könnt, was für ein Kopf er ist. Kurz, ich halt's mit ihm nicht länger aus. Da laufe ich nun bei allen schmutzigen Mohren herum und frage, wer ihm borgen will. Ich, der ich nie für mich gebettelt habe, soll nun für andere borgen. Borgen ist viel besser nicht als betteln, so wie Leihen, auf Wucher Leihen nicht viel besser ist als stehlen. Am Ganges brauche ich beides nicht und brauche das Werkzeug beider nicht zu sein. Am Ganges nur gibt's Menschen. Hier seid ihr, der Einzige, der noch so würdig wäre, dass er am Ganges lebte. Wollt ihr mit? Lasst ihm mit eins den Plunder ganz im Stiche, um den es ihm zu tun. Er bringt euch nach und nach doch drum. Kommt, kommt! Ich dächte zwar, das blieb uns ja noch immer übrig, doch Al-Hafi will ich's überlegen. Warte. Überlegen? Nein, sowas überlegt sich nicht. Nur bis ich von dem Sultan wiederkomme, bis ich abschiede erst. Wer überlegt, der sucht Bewegungsgründe nicht zu dürfen. Wer sich Knall und Fall, sich selbst zu leben, nicht entschließen kann, der lebt als anderer Sklav auf immer. Wie ihr wollt, lebt wohl! Wie es euch wohl dünkt. Mein Weg liegt dort und eurer da. Al-Hafi, du wirst selbst doch erst das Deine berichtigen. Ach, Possen, der Bestand von meiner Kasse ist nicht des Zählens wert. Und meine Rechnung bürgt ihr oder Sita. Lebt wohl. Die bürg ich, wilder, guter, edler. Wie nenne ich ihn? Der wahre Bettler ist doch einzig und allein der wahre König. Wie da ja drückte sich mein Vater aus? Ich dürf ihn jeden Augenblick erwarten? Das klingt nicht wahr, als ob er noch so bald erscheinen werde. Wie viele Augenblicke sind aber schon vorbei? Ha nun, wer denkt an die Verflossenen? Ich will allein in jedem nächsten Augenblicke leben. Er wird doch einmal kommen, der ihn bringt. Oh, die verwünschte Botschaft von dem Sultan. Denn Nathan hätte sicher ohne sie ihn gleich mit hergebracht. Und wenn er nun gekommen, dieser Augenblick, wenn denn nun meiner Wünsche wärmster, innigster erfüllet ist, was dann? Was dann? Mein Wunsch wird dann an des erfüllten Stelle treten, meiner. Mein Wunsch, dich in Europa, dich in Händen zu wissen, welche deiner würdig sind. Kommt es nicht an unsere Türe? Wenn er es wäre? Er ist mein Retter. Dies zu vermeiden erschien ich bloß so spät. Und doch. Ich will ja zu den Füßen dieses stolzen Mannes nur Gott noch einmal danken. Nicht dem Manne. Der Mann will keinen Dank, denn der ward in die Glut nur so hineingestoßen. Da fiel ich ungefähr ihm in den Arm. Da blieb ich, ungefähr so wie ein Funken auf seinem Mantel, ihm in seinen Armen, bis wiederum, ich weiß nicht was, uns beide herauswarf aus der Glut. Was gibt es da zu danken? Tempelherren, die müssen nun einmal so handeln, müssen wie etwas besser zugelernte Hunde, sowohl aus Feuer als aus Wasser holen. Oh. Ja, da ja. Wenn in Augenblicken des Kummers und der Galle meine Laune dich übel anließ, warum jede Torheit, die meiner Zunge entfuhr, ihr hinterbringen? Ich denke, Ritter, ich denke nicht, dass diese kleinen Stacheln ihr an das Herz geworfen euch da sehr geschadet haben. Wie, ihr hattet Kummer? Und wart mit eurem Kummer geiziger als eurem Leben? Gutes, holdes Kind. Wie ist doch meine Seele zwischen Auge und Ohr geteilt. Das war das Mädchen nicht, das aus dem Feuer ich holte, denn wer hätte die gekannt und aus dem Feuer nicht geholt? Ich aber find euch noch den Nämlichen. Nun, Ritter, sagt uns doch, wo ihr so lang gewesen. Fast dürfte ich fragen, wo ihr jetzt so seid. Ich bin, wo ich vielleicht nicht sollte sein. Wie, Ritter? Was, ihr kehrt euch von mir ab? Wollt mich nicht sehen? Weil ich euch hören will. Weil ihr mich nicht wollt merken lassen, dass ihr meiner Einfalt lächelt. Rächer, Rächer. Wie hat er so wahr gesagt? Kennt sie nur erst. Wer hat von wem euch das gesagt? Kennt sie nur erst, Hat euer Vater mir gesagt, von euch gesagt. Und ich nicht etwa auch? Ich denn nicht auch? Allein, wo ist er denn? Wo ist denn euer Vater? Ist er noch beim Sultan? Ohne Zweifel. Noch da? Oh, mich Vergesslichen. Nein, da wird er schwerlich sein. Er wird dort unten bei dem Kloster meiner warten, ganz gewiss. So redeten, meine ich, wie es ab. Erlaubt, ich gehe, ich hole ihn. Das ist meine Sache. Bleibt, Ritter, bleibt. Ich bringe ihn unverzüglich. Er sieht mir selbst entgegen, nicht euch. Dazu, er könnte leicht, wer weiß, er könnte bei dem Sultan leicht, ihr kennt den Sultan nicht, leicht in Verlegenheit gekommen sein. Glaubt mir, es hat Gefahr, wenn ich nicht gehe. Gefahr? Was für Gefahr? Gefahr für mich, für euch, für ihn, wenn ich nicht schleunig gehe. Was ist das da, ja? So schnell? Was kommt ihm an? Was fiel ihm auf? Was jagt ihn? Lasst. Ich denke, es ist kein schlimmes Zeichen. Zeichen? Und wovon? Dass etwas vorgeht innerhalb. Es kocht und soll nicht überkochen. Lasst ihn nur. Nun ist's an euch. Was ist an mir? Du wirst wie er mir unbegreiflich. Bald nun könnt ihr ihm die Unruhe vergelten, die er euch gemacht hat. Seid nur aber auch nicht allzu streng, nicht allzu rachbegierig. Wovon du sprichst, das magst du selber wissen. Und seid denn ihr bereits so ruhig wieder? Das bin ich. Ja, das bin ich. Wenigstens gesteht, dass ihr euch seiner Unruh freut und seiner Unruh danket, was ihr jetzt von Ruhe genießt. Mir völlig unbewusst. Denn was ich höchstens dir gestehen könnte, wäre, dass es mich selbst befremdet, wie auf einen solchen Sturm in meinem Herzen so eine Stille plötzlich folgen können. Sein voller Anblick, sein Gespräch, sein Tun hat mich... Gesättigt, John? Gesättigt will ich nun nicht sagen. Nein, bei weitem nicht. Den heißen Hunger nur gestillt. Nun ja, wenn du so willst. Ich eben nicht. Er wird mir ewig wert. Mir ewig werter als mein Leben bleiben. Wenn auch schon mein Puls nicht mehr bei seinem bloßen Namen wechselt. Nicht mehr mein Herz, so oft ich an ihn denke, geschwinder, stärker schlägt. Was schwatz ich? Komm, liebe Daja, wieder an das Fenster, das auf die Palmen sieht. So ist er doch wohl noch nicht ganz gestillt, der heiße Hunger. Nun werde ich auch die Palmen wiedersehen. Nicht ihn bloß unter Palmen. Hier bringt den Juden her, sobald er kommt. Er scheint sich eben nicht zu übereilen. Er war auch wohl nicht bei der Hand, nicht gleich zu finden. Schwester. Tust du doch, als stünde dir ein Treffen vor. Und das mit Waffen, die ich nicht gelernt zu führen. Ich soll Fallen legen, soll auf Glatteis führen. Und ach, wozu? Um Geld zu fischen, Geld einem Juden abzubangen. Doch geh nur, Sitta, geh. Ich glaube, meine Lektion zu können. Was? Ich soll gehen? Du wolltest doch nicht bleiben. Wenn auch nicht bleiben. Im Gesicht euch bleiben. Doch hier im Nebenzimmer. Dazu horchen? Auch das nicht, Schwester, wenn ich soll bestehen. Fort. Er kommt. Doch dass du ja nicht da verweilst. Ich sehe nach. Tritt näher, Jude. Näher? Nur ganz her. Nur ohne Furcht. Die bleibe deinem Feinde. Du nennst dich Nathan. Ja. Den weisen Nathan. Nein. Wohl nennst du dich nicht, nennt dich das Volk. Kann sein, das Volk. Du glaubst doch nicht, dass ich verächtlich von des Volkes Stimme denke. Ich habe längst gewünscht, den Mann zu kennen, den es den Weisen nennt. Und wenn es ihn zum Spott so nennte? Wenn dem Volke Weise nichts weiter wäre als klug? Und klug nur der sich auf seinen Vorteil gut versteht. Auf seinen wahren Vorteil, meinst du doch? Dann freilich wäre der Eigennützigste der Klügste. Dann wäre freilich klug und weise nur eins. Ich höre dich erweisen, was du widersprechen willst. Lass uns zur Sache kommen. Aber aufrichtig, Jude. Aufrichtig? Sultan, ich will sicherlich dich so bedienen, dass ich deiner fernen Kundschaft würdig bleibe. Wovon sprichst du? Doch wohl nicht von deinen Waren. Schachern wird mit dir schon meine Schwester.